Thank you. Wissen, welcher DJ gerade bei Sputnik auflegt? Schickt eine SMS mit den Worten Sputnik, Leerzeichen, on air an die 73637. came out to freak on the floor. We say you ain't leaving. We made this jam for y'all to sweat some more. And we say you ain't leaving. No, no, no. LaFunk, live aus dem gläsernen Sputnik-Studio. Nah. se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se vuelva a parar. Pero que siga la bola. It seems to hang on. We'll be right back. Ich glaub's ja nicht, was wird dir auf? Wir haben ein täglich Beat hingeklatscht. Vier Vierteltag, jetzt wird mitgemacht. Bombastisch wie unser Superbass. Gute Nacht, wenn wir kommen, dann tut sich was. Samen Pauli auf St. Pauli, dicke Fuß kommen aus dem Mauli. Achtung, hier kommt die dicke Welle wie auf Maui. Maui, lass Pausen zum Saufen. So fährt der Rap, sei kaum zu glauben. Du wirst jetzt da hochgeschickt, sag Bescheid, wenn du oben bist. Wo bin ich? Schon am Limit. Bewegung geht zum Ärmer, Ärmer, Bombe geht nicht mehr. Schon am Limit, setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nicht mehr halten kann. Wo bin ich? Schon am Limit, Bewegung geht zum Ärmer, Ärmer, Bombung geht nicht mehr. Bin ich? Schon am Limit, setz dich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nicht mehr halten kann. Wo bin ich? Schon am Limit, Bewegung geht zum Ärmer, Formel bis zum geht nicht mehr. Bin ich? Schon am Limit, lässt sich hin und schneid dich an, weil uns jetzt nicht mehr halten kann.